NDR 3 Abendstudio. Meine Damen und Herren, im Radiomuseum hören Sie heute als 15. Folge unserer Arno-Schmidt-Retrospektive und aus Anlass von Karl Mays 150. Geburtstag einen weiteren Radiodialog mit Arno Schmidt über Karl May, Old Shatterhand und die Seinen, Leben und Werk Karl Mays. Die Aufnahme entstand 1961 beim Norddeutschen Rundfunk. Büffelstirn knirschte mit den Zähnen. Der Tod wäre zu wenig. Der Hund soll es büßen. Er schob den Kopf des Franzosen erst auf die linke, dann auf die rechte Seite, um ihm erst das rechte und dann das linke Ohr abzuschneiden, wobei die beiden abgelösten Ohrmuscheln jedoch an der oberen Kopfhaut hängen blieben. Der Sergeant konnte den Oberkörper nebst den Armen nicht bewegen, weil der Mixteker auf denselben kniete. Aber die Beine waren ihm freigelassen. Er warf sie in die Luft. Er schlug mit ihnen die Dielen vor Schmerzen. Er brüllte nicht. Denn die Töne, die er ausstieß, waren kein Brüllen mehr zu nennen. Es gibt sogar kein Tier, das imstande wäre, so grauenhafte Laute auszustoßen. Der Häuptling blieb kalt. Als er die Haut abgezogen hatte, sagte er, »Dies ist die Haut eines Feiglings, der schreit, wenn er skalpiert wird. Büffelstirn wird sie nicht tragen, sondern er schenkt sie dir als Andenken an diese schöne Stunde. Und dazu wird er dir noch die Nase geben, die bisher in deinem Gesicht gewesen ist.« Dabei fasste er mit zwei Fingern der linken die Nase und trennte sie mit einem raschen Schnitt von ihrer Stelle, schleifte den Skalpierten in eine Ecke, wickelte die Nase in den Skalp und legte dann beides neben ihm hin. Das Germanentum allein rang sich von der triebhaften Selbstbejahung bis zur Erkenntnis der Volksseele durch. Es verschwendete zuerst den größten Teil seiner Kraft nach außen. Diesem Frondienst für andere Völker wurde erst von Friedrich dem Großen Einhalt geboten und von Bismarck ein Ende gemacht. Deutschland erhob sich zum wirklichen Machtstaat. Ich schlafe ein an meiner Mutterbrust. Oh, welche Wonne, welche selige Lust. Die Mutter ist so fromm, sie ist so rein. Und so wie sie will ich auch immer sein. Seit einiger Zeit liegen Sie vor, die gesammelten Werke Karl Mays, in 70 Bänden. Und wer will, kann sich begeistern beim Anblick der 2,5 Meter. Er hat, falls harm und anspruchslosen Gemüts, seine Gründe dazu. Und wer will, mag schimpfen. Er hat, zumal wenn er an Literatur interessiert sein sollte, bedeutend mehr. Und der Kaufmann mag genüsslich schmunzeln beim Gedanken an rund 20 Millionen Bände Umsatz. Und der Kulturhistoriker darf trübsinnig nicken, ob des dubiosen Schauspiels einer in solchem Maßstab selbst in Deutschland einmalig Meinungs- und Gedankenspiel bildenden Großmacht. Sind im angelsächsischen Sprachraum nicht ebenfalls 25 Millionen Bände vom Knochenbrecher Tarzan ähnlich im Umlauf? Halten Sie es für eine Entschuldigung, dass auch andere Völker für Kitsch anfällig sind? Nein, nein, die eben in den Zitaten angedeutete Mixtur aus atavistischer Grausamkeit, chauvinistischem Schindludertreiben mit dem Wörtlein Deutsch, schmalzigster Sentimentalität und einer Frömmelei, die noch näher zur Sprache kommen wird, dass eben diese speziöse Maimischung dem deutschen Menschen so wohl und lange mundet, gibt arg zu denken. Seit 80 Jahren verschlingen die Kinder, ob mit Milchgebiss oder im Rauschebad, die dicklichen, grell bedeckelten Bände. Und nahezu keiner lebt, der nicht ihren Einfluss empfunden und bei Gelegenheit auch zum Ausdruck gebracht hätte. Ich wage zu behaupten, dass wenn man ein deutsches Normalgehirn zu öffnen sich die Mühe machte, man unter anderem wunderlich nicht zusammenhängenden Bildungsbröckchen à la Karl der Große, 70-71, die alten Römer, der alte Fritz, der alte oder junge Goethe, Schneewittchen und die sieben Zwerge, der kategorische Imperativ, das immer siegreich geschlagene Frankreich, dass man unweigerlich auch jenes neue Siegfried-Surrogat darin vorfinden würde. Old Shatterhand. Wer war Karl May eigentlich? Von seinem Leben ist heute, 50 Jahre nach seinem Tode, noch unverhältnismäßig wenig bekannt. Ein umfassend verlässliches Porträt dieses komplizierten, grässlich interessanten Mischwesens steht noch aus. 90% Wortplattler und 10% Genius. Anerkennenswertester Fleiß und überdimensionale Windbeutelei. Gehröckige Bonhomie und die Verruchtheit des Werkbesessenen. Was müsste eine gute Biografie Ihrer Ansicht nach denn etwa über ihn ausführen? Wie Karl May, ein fünftes Kind von 14, ab 1842 im Milieu der Hauptmannschen Weber aufwuchs, in einem ausgesprochenen Notstandsgebiet unweit der böhmischen Grenze. Das allein wären aber schon mildernde Umstände für schlechthin alles. Konsequentem Darben der Familie gelingt es dem begabten Jungen ab 1857, den Besuch eines Volksschullehrerseminars zu ermöglichen. Mit 19 beginnt er zu Junglehrern. Und das ging alles ganz glatt? Ich könnte mir eher psychische Brüche vorstellen bei der Kindheit. Nur zu richtig. Und zwar führten sie bis zu durch den vorhandenen Überschuss an Intelligenz und Fantasie noch verhängnisvoll verkomplizierten kriminellen Akten. Zum Teil, wie er in seiner Selbstbiografie eindringlich und durchaus glaubhaft schildert, in neurotischen Dämmerzuständen begangen. Aber leider fehlen auch recht unangenehme Streiche im Stil des schweren Jungen nicht. Jedenfalls hat May insgesamt 8-jährige Freiheitsstrafen verbüßen müssen. Ich frage ganz primitiv, hatte er sie verdient? Ohne jeden Zweifel. Danach etablierte er sich jedenfalls als Schriftsteller. Wie kam er darauf? Es ist doch immerhin ein weiter Weg vom Zuchthäusler zum vielgeliebten Autor. Der in den Teens unseres Jahrhunderts durch Dürerbund und Kunstwart recht bekannte Avenarius schrieb dazu: Ein entlassener Lehrer wird Schwindler, Dieb, Einbrecher, Straßenräuber. Nach schweren Gefängnisstrafen verfällt er aber darauf, dass sich für einen Menschen von Gescheitheit, Skrupellosigkeit und Talent mit der Feder gefahrloser Geld machen lasse als mit Dietrich und Brecheisen. Ziemlich rüde formuliert. Und verständnislos obendrein. In Wahrheit dürfte es vielmehr so gewesen sein, dass May, wie so mancher Einzelhäftling, sich um des bloßen Überlebens willen in umfängliche, entlegenst lokalisierte Gedankenspiele gerettet hat und nach seiner Entlassung darauf verfallen ist, sie niederzuschreiben. Er war eben nicht nur, wie ein anderer Gegner gescholten hat, der geborene Verbrecher, sondern auch der geborene Schriftsteller. Ach so, die Weite des Wilden Westens und östlicher Wüsten deshalb, weil 3000 Tage Zellenangst auszuwischen waren. Er flüchtet in Gedanken protektiv ins Freie und setzt sich jetzt hin und schreibt seine unzähligen Bände. Der haftentlassene May übt erst die Hand in volkstümlich platten Humoresken, gründet einen Gesangverein, er hat sogar einmal eine ganze Oper komponiert. Schließlich stößt er zu einem Kolportage-Verlag. Was versteht man eigentlich genau unter Kolportage? Haftet dem nicht zugleich irgendwie das Odium der Hintertreppe an? Nicht mit Unrecht. Der zugrunde liegende Gedanke ist der, Käuferschichten zu erfassen, die dem Sortimenter nicht zugänglich sind. Einfache Menschen auf entlegensten Dörfern, die nie in ihrem Leben eine Buchhandlung betreten würden, werden besucht und ihnen Literatur offeriert. Hausieren mit Heften. Was folglich gleich zweierlei erzwingt. Niedrigsten Pfennigpreis, also elendeste Ausstattung, und ebenso unvermeidlich ein bedauerliches Nullniveau an Qualität. Also von vornherein zum Schund verurteilt. Das nicht, aber zum Kitsch, zum literarischen Bodensatz. Von Druckerspekulanten, Verleger kann man sie ja nicht gut nennen, auf Zeitungspapier befestigt und in einen grellen Umschlag gesteckt. Von skrupellosen Werbern und Werberinnen an den Mann bzw. an die Frau gebracht. Heute liegen ja auch die 60-Pfennig-Schwarten in allen Kiosken herum. Und so hat May angefangen? Müsste es einen Schriftsteller nicht eigentlich anekeln, dergleichen ums liebe Brot zu fabrizieren? Oh, da irren Sie sich aber gewaltig. Jene Herren brauchen sich mitnichten dazu zu zwingen. Sie sind ja gar nicht voll des Gefühls der eigenen Nichtswürdigkeit. Solches Zeugs mit Erfolg schreiben kann nämlich nur der, der selbst so ganz Volk ist, dass ihm gar nichts anderes einfällt als falsche Ursachen zu knalligsten Wirkungen. Dem selbst nichts natürlicher erscheint, als in einem Roman von 4000 Seiten 10 vertauschte Kinder anzubringen, 3 ehrwürdige, wahnsinnig gemachte Greise, Gift und Gegengift, edle Räuberhauptmänner, die nur lange Finger machen, um das Nationaleinkommen gerechter zu verteilen, nur morden, um der Justiz unter die trägen Arme zu greifen. Und solche Absurditäten vor allem vorgetragen auf Basis eines Wortschatzes, der auf keinen Fall mehr als 3000 betragen darf, das ergibt sowohl volksnahe Unverdächtigkeit als auch frappante Fülle. Sie entwerfen ein bitteres Bild vom Kolportageautor. Vom Volksschriftsteller, bitte. Die Vorsilbe scheint bei uns unwiderstehlich, ob nun Aktie, Kraftstoff oder Partei darauf folgt. Jedenfalls hatte Dresden damals eine Offizin dieser Sorte, die die Leser Sachsens seit Jahren mit den begehrtesten Schnulzen versorgte. Und ihr Chef, Münchmeier, erkannte mit unangenehm fachmännischem Blick, dass der Zufall ihm in jenem 40er Karl May geradezu einen Phönix an Verkitschtheit in die Redaktion geweht hatte. Beide Teile kamen überein, dass von 1882 bis 86 fünf solcher Romanriesenschlangen geliefert werden sollten. Es waren dies Das Waldröschen oder Die Verfolgung rund um die Erde, großer Enthüllungsroman über die Geheimnisse der menschlichen Gesellschaft, von Kapitän Ramon Diaz de la Escosura. Danke, es genügt. Im Jahre 1873 hatte das deutsche Katholikentum in dem dumpfen Empfinden, dass es literarisch nicht ganz à jour sei, sich eine neue, umfangreich solide Zeitschrift gegründet. Deutscher Hausschatz in Wort und Bild. Bereits im fünften Jahrgang 1879 erscheint darin Mays erste kleine Wildwesterzählung. Es war in mehr als einer Hinsicht ein echter Fortschritt. Abgesehen einmal vom Opfer des Intellekts, das May aber zumindest 25 Jahre lang nicht als solches empfunden, geschweige denn erkannt hat, geriet er zum ersten Male an ein bürgerlich und kaufmännisch ernstzunehmendes Institut. Ich vermisse das literarisch. Naja, also ich gestehe gern, dass ich lediglich die 30 Jahrgänge, in denen eben May vorkommt, durchgearbeitet habe. Aber da ist das künstlerische Niveau überaus medioker. Da gelten Goethe und Lessing als bare Teufel und selbst der arme Rosecker als fleischlich und üppig. Behalten wir lieber Mays Fortschritt im Auge. Er hat doch zum Beispiel seinen Kolportagestil hier nicht einfach fortsetzen können. Das nicht. Aber May war zeitlebens, wollen wir es wendig nennen? Warum nicht, wenn er es war? Vermutlich wäre es richtiger zu sagen, dass religiöse Fragen ihm nie ein Problem waren. Sobald er ein metaphysisches Bedürfnis spürte, hielt er eine spiritistische Sitzung ab. Um voll hausschatzfähig zu werden, warf May kurzerhand einige Dinge über Bord, eliminierte so gut wie alle Frauengestalten, beziehungsweise ließ sie zu bloßer Staffage verblassen, nannte sich selbst schlankweg katholisch. Moment mal, er ist es nicht gewesen und hat sich doch so bezeichnet? Jahrgang 92, Seite 202, können Sie es wörtlich lesen. Und man ist beim Hausschatz 25 Jahre darauf reingefallen? Abgesehen davon, dass es doch auch wieder eine Art Betrug war. Darf ein Mensch, speziell ein Autor, seinen Glauben ohne zwingende Notwendigkeit einfach verleugnen? Ist es nicht egal, ob mir sagen Allah oder ob man lautet auf Gott und der heilige Dreikönche? Was ist denn das? Das war der frühe Mai der deutschen Helden. Lassen wir uns daran genügen, dass er jahrzehntelang das offiziöse K hinter seinem Namen im Kürschner duldete und seinen Verleger munter mit Gutachten von Bischöfen arbeiten ließ, in denen ihm seine ausgezeichnete Verwendbarkeit als Katholik bescheinigt war. Im Briefkasten dieses Hausschatzes können wir die Bildung der Mai-Legende aufs Amüsanteste verfolgen. Da wird neugierig bewundernden Lesern und Leserinnen mitgeteilt, wie der Weltläufer sich 1884 in Ägypten aufhalte. Also doch ein weit gereister Mann. Ach, keine Spur, er saß in aller Ruhe daheim im schönen Sachsen. Die, zumal von jugendlichen Lesern so inbrünstig gewünschten frühen Weltreisen, sind, gelinde ausgedrückt, nicht nachweisbar. Schiller ist ja wohl auch nie in der Schweiz seines Tell gewesen. Auch 1895 lässt man May von einer längeren Reise heimkehren. Aus Kahira und Bagdad. Der beliebte Schriftsteller ist jetzt 50 Jahre alt und lebt, von seinen Reisen ausruhend, in glücklicher Ehe in Oberlößnitz bei Dresden. Nein, eine Biografie Karl Mays gibt es noch nicht. Da Sie belieben zu scherzen, Herr Dr. Karl May ist, wie wir selbst uns zu überzeugen das Vergnügen hatten, mit einer Europäerin verheiratet. Wie bitte, Dr. Karl May? Jawohl, Herr Dr. Karl May ist von Beruf Philologe. Im Buchhandel ist erst ein Roman vollständig erschienen. Die Wüstenräuber. Erlebnisse einer Afrika-Expedition durch die Sahara von Dr. Karl May. Als er 1898 zur Frage seines Doktorgrades vom Untersuchungsrichter vernommen wurde, gab er an, er sei zwar nicht im Besitz eines deutschen Diploms, wohl aber habe er den Doktortitel von der Universität Rouen, Frankreich, verliehen bekommen. Das hat sich ja wohl nachprüfen lassen. In Rouen war nichts bekannt. Unglaublich. May wurde sowohl von seinen Leserkindern wie vom Verleger in die Rolle des Übermenschen doch geradezu gedrängt. Ich kann keinen Grund einsehen, warum er diese Rolle gleich wieder hat übertreiben müssen. Ich spreche und schreibe Französisch, Englisch, Italienisch, Spanisch, Griechisch, Lateinisch, Hebräisch, Rumänisch, Arabisch 6 Dialekte. Persisch, Kurdisch 2 Dialekte. Chinesisch 6 Dialekte. Malaiisch, Nankwa einige Sunda-Idiome, Suaheli, Hindostani, Türkisch. Die Indianersprachen der Sioux, Apachen, Comanchen, Suakes, Utas, Kiowas, nebst dem Ketschumani 3 südamerikanische Dialekte. Lappländisch will ich nicht mitzählen. Warum denn nicht? Ist doch ein Aufwaschen. Darf ich in meinem Bericht von einem wunderlichen Leben fortfahren? Ja, bitte. Und langsam kommt in die hochtrabenden Einsatzauskünfte des Briefkastens ein unheimlicherer Klang. Ist jemandem von den geehrten Lesern bekannt, von wem ein Roman Deutsche Herzen, deutsche Helden geschrieben ist? Und von demselben Verfasser sollen auch Waldröschen und Der Fürst des Elends stammen? Halt, waren das nicht eben die Titel der frühen Hintertreppenromane? Vergebens werden Hunderttausende von Porträtpostkarten versandt, auf denen man, wie der Kölner Kritiker Cardauns sich ausdrückte, einen sehr unternehmend reinschauenden Herrn erblickt, mit Lasso und einem Halsschmuck, der anscheinend aus Bärenzähnen besteht. Unterschrift: Old Shatterhand, gleich Dr. Karl May, mit Winnetous Silberbüchse. Hat er das Theater so weit getrieben? Inzwischen aber war eine weitere Stufe zur Respektabilität erfolgreich erklommen worden. Hatte bis 1892 praktisch noch keine Veröffentlichung in Buchform vorgelegen, so fand sich nunmehr, nach Abschluss eines Vertrages, bei dem beide Teile finanziell gut gefahren sind, der Karl-May-Verleger Ernst Fesenfeld. Und pilzhaft schossen die Bände hervor. Kein Wunder, brauchte ja schließlich nur alles in Zeitungen Erschienene zusammengedruckt zu werden. Im Prinzip schon, obwohl das ganz so einfach nicht ging. So war zum Beispiel der Kolportage-Kitsch in seiner Urform nicht verwendbar, obwohl er ihn zeitlebens ausgeschlachtet hat. Selbst den Hausschatz-Veröffentlichungen haftete aufgrund ihrer sporadischen Entstehung manch Unfertiges an, was sich freilich durch eine relativ leichte letzte Überarbeitung ausplätten ließ. So erschien denn als Band 1 bis 6 erst einmal der Roman Im Schatten des Großherrn. Durch die Wüste. Zuerst hieß es vielversprechend schwül, durch Wüste und Harem. Und das Unternehmen florierte? Verfasser wie Verleger wurden schnell wohlhabende Leute. Nichts als Schmetterhände? Leider. Die fatale Familienähnlichkeit sämtlicher Helden, eineiige Hundertlinge, alle gegeneinander austauschbar, sowie der Stereotypensituationen, Gefangennahme, Befreiung, Schützenkünste und Großwildjagd. Und wieder reiten, reiten, reiten, hinein in Band 1 und zu Band 70 wieder hinaus, wird nur noch von der ausgezeichneten Plattheit der Sprache übertroffen. Wer sich wundert, sagt, uff, wer etwas zeigen will, schau. Die lustigen Personen ermangeln nicht der exorbitanten Nasen und stehenden Redewendungen. Die germanische Waffenlust, gemäß der die Helden ihren Keulen Namen geben, ist komplett vorhanden. Vom 25-schüssigen Henry-Stutzen berichtet May im üblich rodomontierenden Ton. Ich habe nur noch 2 große Lebenszwecke zu erfüllen. Eine Mission bei den Apachen, deren Häuptling ich bin, und eine Reise zu meinem Halef, dem obersten Scheik der Hadedin-Araber. Dann aber werde ich vor den deutschen Kaiser treten. Majestät, wir wollen einmal miteinander schießen. Ich werde ihm meinen Stutzen vorführen und kein Volk der Erde wird dann je den Deutschen widerstehen können. Trommeln, Pfeifen und Gewehr, Fahnensäbel und noch mehr. Ja, ein ganzes Kriegesheer möchte ich gerne haben. Und er bekommt's ja meist auch, sein Leben lang. Viel wäre noch zu erwähnen. Etwa seine teils rühren, teils borniert schief gesehenen Farbigen, vor allem Ostasiaten. Oder das nicht nur für den rebellischen ehemaligen Sträfling, sondern überhaupt typische heroische Umspringen mit niederen Behörden, von dem der Deutsche so gerne liest, es zu tun jedoch sich gewaltig fürchtet. Wozu auf der anderen Seite das Schweifwedeln vor den höheren Ständen gehört. So etwa vom Fürsten an aufwärts entschlägt sich Mai nicht nur jeglicher Kritik, sondern verrät sich auch durch Träume von Nobilitierung. Wissen Sie denn nur Schlechtes von dem Mann zu sagen? Durchaus nicht. Ich räume nur immer gern erst alles Negative beiseite und kann, wenn Sie wollen, gleich mit der Rühmung beginnen. Wenn auch Mais nicht nur lustige Personen, sondern Gestalten allgemein oft von einer geradezu transzendentalen Albernheit sind, so gibt es doch eine Ausnahme. Winnetou, der große Häuptling der Apachen. Der nun gerade nicht. Mir ist er schon als Kind mit seinem steif brutalen Wesen, ein Unfehlbarer, der kaum einmal leis lächelt, stets als ausgesprochen solemner Flaps erschienen. Auch deuchte mir bereits damals, dass in einem Roman eigentlich schon ein allwissend unüberwindlicher vom Übel sei. Ich sah dergleichen nirgends in meiner Umgebung. Was hätte ich da gar mit Zweien von der Sorte anfangen sollen? Und wer ist nun diese eine leidlich gelungene Figur in all den Prosa-Elefantiasen? Mai hatte schon sehr früh aus seiner Persönlichkeit für immer einen Hatschi Halef Omar abgespaltet. Eine durchaus zur Sancho Panza-Gruppe gehörige Gestalt. Den Diener, der sich zum Halbfreund hocharbeitet. Der nun, zuerst rein pikaresk angelegt, späterhin an Fülle zunehmend, ist allmählich ein rechter Charakter geworden. Witzig, aufschneiderisch, nicht unnötig scharfsinnig, vielmehr überzeugend, unzulänglich. Kurzum, ein Mensch. Übertreibungen? Oh, Sidi, wie ist es mit deiner Erfahrenheit und Menschenkenntnis doch so schlecht bestellt? Der Mensch ist das einzig ungläubige Geschöpf, welches auf der Welt wohnt. Denn Tiere, Pflanzen und Steine können nie ungläubig sein. Weil nun der Mensch den Unglauben ganz alleine besitzt, so hat er davon eine so große Menge, dass sie gar nicht gemessen und berechnet werden kann. Sagst du das Wort 100, so wird man dir nur 20 glauben. Hast du 5 Kinder, so traut man dir nur 2 zu. Und behauptest du, alle 32 Zähne zu besitzen, so lässt man dir nur 10 oder 11, zwischen denen sich 21 Lücken befinden. Darum wird ein kluger Mensch stets mehr sagen, als eigentlich richtig ist. Ich, der Besitzer eines einzigen Kindes, sage, dass ich 10 Knaben und 20 Mädchen habe. Ich behaupte, 96 Zähne zu besitzen. Und das ist keine Lüge, denn ich weiß ja, dass man mir wenigstens 3/4 davon abziehen wird. Ich sage keine Unwahrheit. Ich übertreibe nicht. Denn wenn ich sage, dass ich 2 Beine besitze, so glaubt man nur an eines. Und ich muss also, wenn die Wahrheit getroffen werden soll, wenigstens von 4 sprechen. Nach dieser schönen Maxime hat Mai sich freilich sattsam gerichtet. Aber natürlich gar nicht unwitzig, zugegeben. Während besagter Winnetou schon relativ früh abgeschossen wird, ohne im Trubel all der kaleidoskopischen Kollidiereskapaden eine fühlbare Lücke zu hinterlassen, hat dieser Halef ihn bezeichnenderweise bis an sein Ende begleitet. Ja, Mais zweite Frau weiß zu berichten, wie einmal, als jener im 3. Bande des Silberlöwen sehr erkrankt war, Mai händeringend durchs Haus geirrt sei und ein übers andere Mal ausgerufen habe, ich kann Halef nicht auch noch sterben lassen. Der hatte sich eben als weit tragfähiger erwiesen, denn jener witzlose, seriös rothäutige Schläger. Kann man es so schroff ausdrücken? Die fürchterliche Ambivalenz der meisten Maischen Gestalten, die eben gar keine Vorbilder sind, sondern von denen aus man mit der gleichen bestürzenden Leichtigkeit zum CVJM-Angehörigen, wie auch zum SS-Mann voltigieren kann, belegt wohl sattsam jene einstige Reklame des Mai-Verlages, die nicht genug zu rühmen wusste, wie mein Führer sämtliche Mai-Bände griffbereit am Kopfende seines Bettes im spartanisch dekorierten Schlafzimmer stehen habe. Zweierlei ist mir aufgefallen. Erstens sprachen Sie von einer zweiten Frau. 1880 hatte er Emma Pollmer geheiratet. Eine üppige Schönheit aus mehr als einfachen Verhältnissen. War er das nicht auch? Schon. Immerhin hat er, als er sich dann dicht vor der Silberhochzeit von ihr scheiden ließ, eine in ihrer Art einzige Studie über sie geschrieben. Ein Kabinettstück an giftiger Unflätigkeit und sentimental verlogener Selbstvergötterung, das hoffentlich bald der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden wird. Zweitens erwähnten Sie ein Haus. Mai, immer erfolgreicher, mit immer steigenden Einnahmen, sah sich endlich in den Stand gesetzt, sich eine Villa zu kaufen. In Radebeul, in der Straße, die bis 1945 seinen Namen trug. Allerdings gab es in ihr nicht nur hart männliche Räume, die den Besuchern gezeigt wurden, mit Löwenfellen belegt, Waffenrosetten an der Wand, sondern auch schwüle, nackte Zimmer und noch dämmerigere, wo man mit süchtigen Gesichtern, wie narkotisiert, über rückende Tische gekrümmt saß und die Frauen als Schreibmedien agierten. Aber die Sturmzeichen waren inzwischen so stark geworden, dass man, und zwar im größten Stil, endlich den Nachweis erbringen musste, dass Old Shatterhand gereist sei. Karl May ist gereist. Sein orientalischer Reisepass ist in Band 34 abgebildet. Obwohl er genau das Gegenteil von dem leistet, was er soll. May war eben vorher nicht gereist. Jedenfalls wurde das Propagandamanöver stattlich aufgezogen. May ließ sich fotografieren, zu Schiff, zu Kamel, vor den Pyramiden, hinter den Pyramiden, auf der Sphinx, im weißen Anzug mit Tropenhelm, neben dem Rettungsring des betreffenden Dampfers. Hätte er nicht auch ganze Schwärme von Ansichtspostkarten auffliegen lassen können? Mit exotischen Briefmarken, Poststempel und Autogramm? Unbesorgt. May war sogar übel beraten genug, offene Briefe an Zeitungen einzusenden, die umgehend abgedruckt wurden und durch die er prompt zum Verdienten gespött wurde. Die Pfälzer Zeitung brachte am 16. Juni 1899 solch Gemächt, datiert aus dem Bishari-Lager, 6 Reitstunden von Schalal in Nubien entfernt. Sie sehen, dass meine Bücher nicht in meiner Studierstube entstehen. Am 8. November erschien in der Dortmunder Tremonia die Sensationsnachricht, dass May in Asien ein reiches, ausgedehntes Goldfeld entdeckt habe. Vielleicht ein orientalisches Klondike? Aber dieser Fund lässt mich sehr kalt. Ich brauche ihn nicht. Tja, wenn die Gegend in der Nähe einer deutschen Ansiedlung läge, dann würde ich vielleicht nicht schweigen. Aber Fremden? Nein. Es ist zu befürchten, dass Herr May das Geheimnis mit ins Grab nehmen wird, merkt Karl Downs, der die Beispiele einmal zusammengestellt hat, satirisch an. Also wissen Sie, ich finde, es ist unbestreitbar. Gleich wird es ernst. Münchmeier, jener erste Hintertreppenverleger, starb. Seine Witwe verkaufte und schlagartig erschienen die Inserate in Riesenauflage Karl Mays illustrierte Werke. Ich denke, die Rechte besaß Fesenfeld. Und die Titel jener Werke hießen Das Waldröschen oder Die Verfolgung rund um die Erde. Enthüllungsroman. Ach, der hat einfach die alten Kitschromane neu drucken lassen? Denn alle Schuld rächt sich auf Erden. May reagierte wie zeitlebens grundfalsch. Er stritt glatt ab, dass jene Produkte aus seiner Feder stammen. Womit er wohl schwerlich durchkam. Der Hausschatz war aufmerksam gemacht worden, dass Karl May 1883 bis 87 bei Münchmeier Hintertreppenromane der allerbedenklichsten Sorte herausgegeben habe. Nachdem wir uns durch Autopsie von dem über alle Maßen unsittlichen Inhalt überzeugt und uns die wiederholte Erklärung des Verlegers Fischer gesichert hatten, dass der Verfasser identisch mit dem Karl May sei, der für Fesenfeld schreibe, wurde May von uns befragt. Er antwortete hierauf: Ich werde die Münchmeiersche Verlagshandlung gerichtlich belangen und Ihnen das Resultat mitteilen. Dr. Karl May hat aber weder den Rechtsweg beschritten, noch auch sonst den allermindesten Versuch gemacht, sich von der schweren Anschuldigung zu entlasten. Damit ist für uns die Sache entschieden. Nämlich dahingehend, dass 10 Jahre lang im Hausschatz nichts mehr von dem armen Schelm erschienen ist. May besann sich nun eines etwas Besseren. Gab zwar die Autorschaft zu, behauptete jedoch, seine damaligen Manuskripte seien nicht getreu, sondern von gewissenlosen Lektoren verändert abgedruckt worden. Er hat doch wohl Korrekturen lesen müssen. Hat er jemals ein Originalmanuskript als Beweis vorgelegt? Wie ich ihn jetzt kenne, möchte ich auf Anhieb sagen, Ausrede. Die Manuskripte existierten nicht mehr. Jedenfalls schloss May am Ende eine gerichtliche Vereinbarung, dass man 5% der ersten Fassung als nicht von ihm herrührend betrachten wolle. Eine recht kuriose Art der Beweisführung. Immerhin war ihm die Beschuldigung derart in die Knochen gefahren, dass er mit zitternden Händen und fliegender Hast jetzt auch seine Reiseromane zu verändern begann. Behauptete, alles sei von Anfang an symbolisch gemeint gewesen, wovon bisher kein Leser etwas gemerkt hatte. Band 1 durch die Wüste, das bedeute die Wüste des Alltags, durch die der Ritt nach oben zu führen habe. Sagten Sie nicht, das Buch habe durch Wüste und Harem geheißen? Ja, das ließ der alte Taschenspieler unter den Tisch fallen. Im Verlauf der Mammutprozesse kamen immer unangenehmere Dinge zur Sprache. Mais erste Frau nahm Partei gegen ihn, worauf er sich scheiden ließ und aus seinen Büchern sämtliche Stellen tilgte, wo von ihr die Rede gewesen war. Gleich darauf heiratete er dann die Witwe eines jüdischen Freundes. Die besser zu ihm passte? Anscheinend ja, sie war ihm kritiklos ergeben. Und das ist bei einem exzentrischen Autor ja schon die halbe, vollkommene Ehe. Anstatt jedoch durch jenen ersten Schuss vor den Bug bezüglich seiner Vergangenheit vorsichtig gemacht zu sein, ging Mai nach Überwindung des nicht kleinen Schocks auf seine Popularität pochend zum Gegenangriff über. Er beschloss nicht nur die Abrechnung mit seinen Feinden, sondern auch einen Großnachweis dessen zu führen, was er als Künstler und Symbolist vermöchte. Das Ergebnis heißt: Im Reiche des Silbernen Löwen, Band 3 und 4. Warum nicht auch 1 und 2? Weil es sich bei denen noch um früher entstandene, üblich grob zusammengeleimte Schmarren handelt. Nun aber, ab 1903 kommt das, was die Freunde des Volksschriftstellers Mai, was sich der arme alte Mann so an Freunden hat gefallen lassen müssen, heute noch ist herzbrechend. Was die also den Bruch im Werk nennen. Mit anderen Worten, genau die Stelle, wo ein vernünftiger Mensch endlich aufzuatmen beginnt. Wenn ich recht verstand, einen Racheakt, wo alles in orientalischem Kostüm auftritt. Alle agieren sie dort moreskentänzerhaft. Freunde wie Feinde, Rezensenten wie Verleger, die beiden Frauen, vor allem er selbst. Und zwar, was nun wirklich bedeutend symptomatisch ist, in mehrere Gestalten zerlegt. Noch heute ist das Stück unvollkommen entziffert. Hier wäre Gelegenheit zu den schönsten philologisch-detektivischen Untersuchungen. Denn das ist nun wirklich nur äußerlich ein Reiseroman. Im polarisierten Licht gelesen jedoch eine schön und wunderlich verlarvte Selbstbiografie. Und ein tolles Exempel, wie ein Autor seine zerfallende Persönlichkeit zusammenzuhalten versucht hat. Verbietet aber nicht sein, Sie haben da vorhin gesagt, primitiv kleiner Wortschatz, das Buch als wahrhaft bedeutend zu bezeichnen? Das ist es ja eben. Die Sprache dieser Spätwerke ist wie mit einem Schlage angehoben. Zuweilen kann man 10 Seiten hintereinander, ganz anspruchslos als Prosa deklariert, Jamben und Trimeter lesen. Und einzelne Episoden, wie etwa der Sprung in die Vergangenheit, würden jeglichem Schriftsteller Ehre machen. 2 Fragen. Bezeichnet Mai sich auch hier nun noch als Katholiken? Im Gegenteil. Er erfand für jene ein komplettes Volk, die Taki, ebenso perfide und hinterhältig wie scheinheilig und bigott. Denn, ein echt Maisches, denn katholische Rezensenten hatten ihn nunmehr nach erfolgter Entlarvung am erbittertsten attackiert und figurieren folglich, gebührend verscheusalt, als des Buchs größte Schurken. Hat er seine Vorstrafen erwähnt? Das war der 2. ganz große Schock, der ihm bevorstand. Bis dahin hatte er die bloße Erinnerung daran so erfolgreich verdrängt, verkapselt und sich selbst durch so rasenden Fleiß betäubt, dass sogar seine erste Frau nichts Genaues über seine Sturm- und Drangzeit, wie er es wohl gelegentlich neckisch umschrieb, gewusst hat. Nunmehr, bei dem sich immer mehr verfitzenden Rattenkönig von Prozessen, unterlief ihm der Fehler, dass er einen Gegner verhängnisvoll unterschätzte, den Journalisten Rudolf Lebius, der findig genug war, sich die ehemaligen Strafakten meist zu besorgen, auch mit der geschiedenen ersten Frau Verbindung aufzunehmen und sich über diese zumindest Halbkenntnis so manchen peinlichen Faktums zu verschaffen. Das gesamte unverächtliche, obwohl vom Hass zusammengetragene und dementsprechend vorsichtig zu benutzende Material ließ er dann 1910 skrupellos in einen stattlichen Band zusammendrucken. Die Zeugen Karl und Clara Mai. Oh weh, das kann ich mir natürlich gut vorstellen. Ein alter Mann, der sich fleißig, wenn auch manchmal mit bedenklichen Mitteln, um eine bürgerliche Existenz gemüht hat, muss erleben, wie seine dunkle Vergangenheit, die schon gnädig vergessen geglaubte, wieder heraufbeschworen wird. Wie reagierte er diesmal? Mai, inzwischen ja auch gealtert, überarbeitet, von Kummer gebeugt, hatte nicht mehr die Energie. weder zum Gegenschlag noch auch nur zur heilsamen Wurstigkeit. Es reichte gerade noch zu einer großartigen Fluchtbewegung, dem 1200 Seiten starken Buch von Ardistan und Chinistan, der zweiten, unbedingt unserer Hochliteratur zuzurechnenden Leistung Karl Mays. Ganz typisch, sobald er unternahm, die Realität zu schildern, wurde es bei ihm unweigerlich falsch. Sobald er sich in erdachte Traumgroßreiche begibt, alles Bergende, alles Erlaubende, ist er sofort ernst zu nehmen. Ein strenger, ältlich-pazifistischer Mystiker. Schön. Gehe ich nachher in die Buchhandlung und sehe mir die beiden Stücke einmal von nahem an. Das können Sie leider nicht. Die Mai-Bände sind im Lauf der Zeiten so verändert worden, dass Sie schon warten müssen, bis Ihnen einmal die echten alten Freiburger-Ausgaben aus den Jahren vor dem Ersten Weltkrieg über den Weg laufen. Gerade was die wirklich eigenartigen Spätwerke anbelangt, ist heute eine Textverwahrlosung eingerissen im Vergleich mit der, die seinerzeit entrüstet beschrienen Münchmeierschen 5% harmlos wirken. Allein schon deshalb, weil es sich damals um Kitsch, hier um wertvolle Bücher handelt. Kann ich das, was Sie mir heute skizziert haben, irgendwo ausführlich nachlesen? Auch heute noch, 50 Jahre nach Mays Tode, gibt es weder eine gesicherte Bibliographie, das bisher Aufgetischte ist unsagbar armselig, noch einen Briefband, noch eine umfassend verlässliche Biografie. Wohl aber können Sie in dieser Hinsicht auf deliziöse literarische Kuriosa treffen, wie etwa dem 1955 vom Bamberger Ustad Verlag veröffentlichten treuherzigen Bericht eines Herrn Bartel, dass er 1938 Verbindung mit Mays Geist aufgenommen und von diesem ein dreifaches Ave Maria gesichert die Mitteilung empfangen habe, wie er erfolgreich auferstanden sei. Das ist doch nicht möglich, uns so etwas vorzusetzen. Schön wär's. Aber in Bamberg scheint man unter der Rubrik Hütung des Erbes vielerlei und nicht Unmerkwürdiges zu begreifen. Nun, vielleicht erbarmt sich ja im nächsten Frühjahr nach Erlöschen des Copyrights ein Verlag unser der Leser und legt die gesicherten Texte wenigstens der beiden großen Stücke vor. Ein schlichtes Zurückgehen auf die alten Ausgaben hieße hier fortschreiten. Dürfte ich wenigstens eine kurze Probe, nicht von dem Volksschriftsteller, sondern von dem Karl May der bedeutenden späten Jahre hören? Zu Merdistan im Walde von Kulub liegt einsam, tief versteckt die Geisterschmiede. Da schmieden Geister? Nein, man schmiedet sie. Der Sturm bringt sie geschleppt um Mitternacht, wenn Wetter leuchten, Tränenfluten stürzen. Der Hass wirft sich in grimmer Lust auf sie. Der Neid schlägt tief ins Fleisch die Krallen ein. Die Reue schwitzt und jammert am Gebläse. Am Blocke steht der Schmerz mit starrem Aug im rußigen Gesicht, die Hand am Hammer. Da jetzt, o Scheik, ergreifen dich die Zangen. Man stößt dich in den Brand, die Bälge knarren, die Lohe zuckt empor zum Dach hinaus und alles, was du hast und was du bist, der Leib, der Geist, die Seele, alle Knochen, die Sehnen, Fibern, Fasern, Fleisch und Blut, Gedanken und Gefühle, alles, alles wird dir verbrannt, gepeinigt und gemartert bis in die weiße Glut. Allah! Allah! Schrei nicht, o Scheik, ich sage dir, schrei nicht. Denn wer da schreit, ist dieser Qual nicht wert, wird weggeworfen in den Brack und Plunder und muss dann wieder eingeschmolzen werden. Du aber willst zum Stahl, zur Klinge werden, die in der Faust des Parakleten funkelt. Sei also still. Bravo, darauf war ich nicht gefasst. Die Summe unseres Gespräches also? Karl May ist tot. Es lebe Karl May. NDR 3, Abendstudio. Im Radiomuseum hörten Sie Old Shatterhand und die Seinen, ein Funkdialog von Arno Schmidt über Leben und Werk von Karl May. Die Aufnahme entstand 1961 beim NDR Hannover. Die Sprecher waren Susanne Eggers, Gustav Rothe und Wolfgang Engels.